Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizei, Direktion Koblenz, und mir zugeschaltet ist der... Ja, Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Dehme in Ostwestfalen. Ja, und der jetzt auch angefangen, Faxen zu machen. Das ist normalerweise meine Aufgabe, wenn du begrüßt, quasi synchron zu sprechen oder besser gesagt, so sich gegenseitig zu synchronisieren. Hast du jetzt auch mal gemacht. Okay, gut, bitte. Ja, ich dachte, ja. Ich muntere dich etwas auf. Du sahst gerade bei mir am Bildschirm so ein bisschen müde aus. Und du hast ja schon gesagt, du bist auch ganz schön müde. Absolut. Ne? Ich war jetzt 3 Tage auf der Regionalkonferenz in Rothenburg an der Fulda in einem Ausbildungszentrum. Und dort haben wir Regionalkonferenz gehabt mit unserem Südbereich. Und da gab es viele Themen wie immer und so. Und das ist so, dadurch, dass das ein Ausbildungszentrum ist, also an den Unterricht gekoppelt, muss man schon sehr, sehr früh zum Frühstück gehen. Also bis 7 Uhr. Und das ist so der Ausbildungsbetrieb. Aber wir natürlich haben abends auch länger gemacht, kurz und gut. Das Zeitfenster des Arbeitens und Wachseins war etwas zu groß und das des Schlafens etwas zu klein. Insofern bin ich etwas müde und ist ja auch Wochenende und ja. Naja, genau. Genau. Ja, und wir haben also auch heute, sei es schon wieder gewarnt und getrommelt, wir machen das ja nicht mit Absicht, aber wir haben uns schon schwer hier über die Internetverbindung geärgert. Wir sind jetzt schon zum dritten Mal neu eingeloggt, weil die Verbindung immer wieder abbrach. Wir sind sehr gespannt, was jetzt passiert, aber wir freuen uns, dass wir hier connected sind. Genau. Und hier ja richtig einsteigen können. Mhm. Erstmal möchte ich sagen, das machen wir ja sonst so nicht. Man soll ja auch keine Werbung machen, vor allem nicht, wenn man da kein Geld für kriegt. Aber schwierig. Aber heute mache ich mal Werbung, und zwar für unseren alten Freund Roland Tober, der ja den anderen Podcast im Kirchenkreis Flotow macht. Wir sind ja tatsächlich, auch wenn du ganz woanders wohnst, längst immer noch auch im Kirchenkreis Flotow hier gelistet. Und da gibt es noch einen anderen theologischen Podcast von Roland Tober, der Achtung Theologie, ne? Und der hat jetzt ganz aktuell für den Februar auch einen sehr intensiven und sehr tiefschürfenden Podcast zu den aktuellen politischen Entwicklungen gemacht. Und da können wir dann sagen, hört euch den ruhig auch mal an. Aber dann hört bitte wieder uns, nicht, dass ihr dann abwartet. Ist ja so gesagt, das ist der andere theologische Podcast. Also natürlich, das ist ja der theologische Podcast. Also so gesehen sind wir der andere Podcast. Also ganz ohne Theologie geht's aber bei uns auch. Nee, da hast du recht. Hallo? Aber wir sind ja immer sehr, sehr fundiert und sehr, sehr genau erklärt in so biblisch-theologischen Zusammenhängen und so. Machen wir natürlich auch, klar. Aber das ist schon bei ihm sehr, sehr ausgearbeitet. Also sehr zu empfehlen, genau. Und so wie ich ihn kenne, als einen eigentlich sehr gemäßigten Menschen, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er politisch da jetzt so aus dem Ruder gelaufen ist, ehrlich gesagt. Nein, das ist er auch nicht. Also er hat nur auch, sagen wir mal, deutliche Analyse und deutliche Worte gefunden. Da finde ich gut. Mhm. Wir haben ja das letzte Mal auch, wir sind auch drauf eingegangen und scheint aber alles sehr Mainstream gewesen zu sein. Es gab bei mir jedenfalls überhaupt keine Rückmeldung. Das ist auch schon fast selten, dass wir also so gar keine Rückmeldung kriegen. Es sei denn, du hast die diesmal alle gekriegt. Ja, so kleine, es gibt viele Likes tatsächlich, dass ich, wir veröffentlichen das ja auch auf Instagram und so, da gab es viele Likes und so. Und natürlich solche kleinen WhatsApps habe ich bekommen, so Herz statt Merz oder sowas. so kleine politische, ja, Fußnoten, würde ich mal sagen, Kommentare so, ja. Mhm. Mhm. Ja, genau. Aber wir haben ja uns auch bemüht, ja, dass wir bei all diesen Einordnungen, und das ist ja auch wichtig, finde ich, ein gewisses Maß bewahren und nicht so hysterisch in die eine oder andere Richtung oder auch polemisch ausschlagen, sondern wir bemühen uns ja schon um eine gewisse Ausgewogenheit, durchaus mit Position verknüpft mit dem Evangelium, aber eben nicht parteipolitisch festgelegt. Außer vielleicht bei den, ja, ich darf es vielleicht sagen, nicht ganz so als demokratisch empfundenen Parteien oder vielleicht, sagen wir mal, in Teilen als rechtsextrem geltende Parteien. Das ist nicht so ganz unsere Welt. Genau. Also wir man kann über alles diskutieren und gut ist es, die Dinge sachlich zu besprechen, ruhig, gelassen und einfach fröhlich zu bereden. Der Wolfgang hält mir die ganze Zeit einen Zettel in die Kamera. Da steht Störung. Ich weiß nicht, das bezieht sich hoffentlich nicht auf meine Aussagen, sondern hoffentlich nur auf das Bild. Nee, mehr so darauf, dass ich sie nicht gehört habe. Aber egal, jetzt bist du wieder da. Genau, und du weißt ja eh, was ich sagen will. Ich habe kurz gesagt, ausgewogen, klar, evangeliumsbezogen, aber auch weltoffen und tolerant und ausgewogen und gelassen. So soll die Debatte sein. Und außerdem waren wir ja auch theologisch unterwegs mit Mose und dem brennenden Dornbusch. Und ja, seitdem ist bei uns natürlich wieder viel passiert und viel aufgestaut. Und jetzt ja, stellen wir uns wieder der Frage, jetzt heißt der Sonntag, der vor uns liegt, schon der vierte Sonntag vor der Passionszeit. Einen besseren Titel haben sie sich da nicht mehr einfallen lassen. Das sind also jetzt so ein paar Sonntage, die bewegen sich jetzt so. Die Epiphaniaszeit, also die Lichterzeit, die fröhliche Zeit, die strahlende Zeit im Kirchenjahr, ne, im Kirchenjahr muss man sagen, ist vorbei. Passionszeit hat noch nicht angefangen, soll aber schon so ein bisschen anfangen. Also das sind jetzt so die Sonntage, die stimmen schon mal so ein bisschen darauf ein, dass die nächsten Sonntage ein bisschen trauriger werden. Genau. Wobei der Bibeltext, der heute im Mittelpunkt steht, ja, äußerst, ja, aber traurig ist er nicht, fröhlich, hoffnungsvoll. Ja, und ich meine, der Wochenspruch, also hier Psalm 66, 5, ist ja auch ganz anders. Der heißt, kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. So, also von Dröge und Traurigkeit und Passion noch keine Spur. Aber hingucken, so, was tut Gott Gutes, ne? Oder wie wirkt er so? Oder wie kann man sich dem auch öffnen? Wie kann man das auch übersehen vielleicht? Ne? Darum geht es so ein bisschen. Es geht schon um Nachdenklichkeit, aber so im Sinne von nachdenkliches Schauen auf das Gute, das kommt. So, ungefähr. Ganz genau. Und ja, der Predigtext für den kommenden Sonntag ist das Evangelium, Markus 4. Genau. Ja. Und du bist ja da richtig im Thema, hast du gesagt. Ich tatsächlich bin ganz entspannt, denn ich habe am Sonntag Kindergottesdienst. Da ist ein ganz anderes Thema dran. Aha. Ich habe keinen Predigtauftrag heute, also jetzt fürs Wochenende und gehe der Sache mal so ganz entspannt entgegen. Ah, das hört sich gut an. Ich habe diesen Text tatsächlich, wie gesagt, wir hatten ja gerade Regionalkonferenz und wir haben mal diese Methode angewendet, Bibel teilen. Ja. Das heißt, dass man so ein, man spricht ein Gebet und dann wird dieser Text gelesen und dann guckt man mal so ein bisschen, was springt einem so ins Auge oder was bleibt im Ohr hängen. Dann redet man so ein bisschen, wo man hängen geblieben ist und fragt dann danach, ob das auch einen Handlungsimpuls gibt und so. Und da haben wir den Text besprochen. Genau, und der ist aber, diese Geschichte, glaube ich, ist sehr, sehr bekannt. Bibel teilen, da finde ich immer besonders interessant, so einen Abschnitt, wo man in einer Runde schweigt und dann anfängt, so einzelne Worte aus dem Text laut vorzulesen. Genau. Das ist immer so ganz interessant, da wird so eine Art Collage aus den für die Menschen, die da jetzt sitzen, wichtigen Worten gebildet und da das ja manchmal so ein bisschen unterschiedlich von Typ zu Typ ist, welches Wort einem da gerade so ins Auge springt, gibt es dann erstmal so einen ganz bunten Zugang zum Text, den man dann hinterher mal so ein bisschen aufribbeln kann. Ja, ist so ein Klangteppich. Man kann sozusagen wirklich so, so wie man, als ob man debattieren würde, Statements abgeben, wo man auch einen Satz wiederholt, der andere wiederholt das Wort, der nächste wiederholt den Satz und so. So ergibt sich richtig so ein Miteinander, ne? So eine Collage, die klingt, eine klingende Collage, genau. Sehr schön, ja, genau. Ja, es ist jedenfalls die Stillung des Sturms bei Markus im vierten Kapitel, genau. Und ja, du bist drin, dann erzähl mal. Hey, was habt ihr denn gesagt? Schnell erzählt, also das ist so, es ist Abend. Sie wollen über den See Genezareth fahren. Und wer sie? Dann die Jünger und Jesus. Da geht's ja schon los. Naja, genau, also diese Truppe da. Jesus und seine Jünger. Ja, genau, Jesus und seine Jünger. Wahrscheinlich war vorher viel los und so, die brauchen ein bisschen Ruhe. Und sie nehmen ihn mit, also ihn ist Jesus, mit ins Boot und ziehen los und dann kommt ein großer Sturm auf und man hat so das Gefühl, die Wellen schlagen so hoch und schlagen ins Boot hinein, das Wasser sozusagen. Das ist schon dramatisch. Und was jetzt so ein bisschen bizarr wird, ist, dass Jesus halt da im Boot liegt und auf einem großen Kissen schläft. Also richtig so, vielleicht wie stellt man sich vor, wie so ein großes Federkissen, der liegt da so und schlummert, während alle anderen sagen so, oh, das Wasser stürmt von allen Seiten auf uns ein. Und dann wecken sie ihn und sagen, sag mal, ist das jetzt egal, du pennst hier und wir haben Angst, hier zu ertrinken. Und Jesus ist ziemlich schnell wach und steht auf und bedroht die Winde. Also, dass Jesus da in so einem Boot auf dem Federkissen schläft, glaube ich ja nicht. Das würde ja sofort ziemlich durchgefeuchtet sein. Ich weiß auch gar nicht, ob die damals schon Federkissen hatten. Aber dass er jedenfalls im Boot schläft und dann irgendwie sie ihn aufwecken und ihn dann fragen, Meister, fragst du überhaupt nicht danach, dass wir hier umkommen? Also es hat ja schon ein bisschen auch was Freches, so dass Jesus da einfach entspannt schläft. Gut, er hat sicherlich einen harten Tag gehabt. Und die Jünger dann jetzt sagen, hallo, jetzt mach mal was. Ich weiß nicht was, vielleicht schöpfen. Im Moment ist ja, heute wird ja so eine Titanic-Ausstellung eröffnet, ne? Okay. Hast du das gesehen in Nachrichten? Also ich habe es jetzt mehrfach gesehen. Da ist also jetzt zum Jubiläum vom Untergang der Titanic hat man eine große Titanic-Ausstellung eröffnet und das ist ziemlich cool gemacht, also so multimedial. Und ich finde, da kann man sich das gut vorstellen, wie es hier in dem Text auch ist. Man sitzt in dieser Ausstellung tatsächlich in so einer Art künstlichem Boot, das so halb durchgebrochen scheint. Also sitzt man in diesem Raum und rundherum werden dann interaktiv mit Beamern und so Szenen eingespielt und man kriegt das alles aus diesem Boot mit, also das Boot selber schwankt zumindest nicht, aber ich glaube, das ist schon ziemlich hart dran an der Situation, die die Jünger da haben, also übles Wasser drüber schlagen, wackeln, Wind und so. Ja, und was kann man dann machen? Also ich meine, was soll Jesus machen? Mit denen untergehen oder so, ne? Die Frage ist eben, welchen Job soll er da jetzt eigentlich machen? Ich habe vor vielen Jahren mal einen Bibliodrama-Menschen gesehen, der hat das, hat die Geschichte alleine gespielt und der hat dann praktisch so getan, also er hat sich in die Rolle von Petrus versetzt, hat die Geschichte als Petrus erzählt und miterlebt, hat dann so getan, als ob er sich am Mast des Schiffes festhält und sagt dann, also in dieser Situation, es gibt keine Hilfe, es kann jetzt nur noch einen Menschen geben, der mir helfen kann. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich rufe ihn einfach ganz mal laut. Mami! Aber die kommt natürlich nicht. Also letztlich muss er dann auch Jesus aufwecken. Genau. Ja, der macht das. Der macht das, ja. Frech, ne? Und bedroht irgendwie die Wellen. Der Sturm legt sich. Und dann sagt er, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben und habt ihr noch keinen Glauben? Und dann sagen sie, ja, wer ist das, ne? Der dieses Wunder vollbringen kann, der das schafft, das still zu machen, genau. Ja, der richtig einmal die Wellen anschnauzt, so richtig, ne? Schweig, verstumme, Wellen halt so irgendwie und dann hört das auch auf. Ja. Es ist ja wohl tatsächlich eine altbekannte Sache, dass die Geschichte spielt auf dem See Genezareth, ne? Und der See Genezareth, der ist geografisch so gelegen, dass es da oftmals schnell zu Fallwinden kommt, die so über den Berg kommen und dann über den See fegen. Und tatsächlich ist das wohl durchaus bekannt, dieses Phänomen, dass dass man da relativ schnell in einen üblen Wind geraten kann. Und das kannten die Leute eben schon zur Zeit Jesu. Und diese Winde dann natürlich auch irgendwann auf sich widerlegen. Aber da kann man auch ganz schön in Schwierigkeiten geraten. Das ist so. Da kann man in Schwierigkeiten geraten, genau. Das ist also was Bekanntes. Und ja, ich finde, man kann das auch so ein bisschen symbolisch sehen. Ne? So, dass man sich vorstellt, haben ja heute auch viele Menschen das Gefühl, ist man fast wieder ein bisschen bei der Politik, dass Sturm und Wellen überall sind, dass einfach man das Gefühl hat, das Boot, in dem man so sein möchte, wird hin und her getrieben von Stürmen, von Wellen, also diese vielen lauten Debatten um das Thema Migration, über viele andere Dinge. Ja, die Leute haben das Gefühl, da wird viel geschrien, auch im Internet wird viel getobt, viele Wellen, und da kommt einer und sagt, das soll jetzt mal ruhig werden, ja. Also wir kommen wieder so ein bisschen zurück in diese so eine Ruhe, so eine Sicherheit und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch fehlt heute. Ne? Tatsächlich so ein bisschen heißt Anfang, es dann ja auch. So eine ruhige Debatte einfach mal zu führen. Dass man mal ruhig, gelassen, frei von Stürmen, sachlich wird wieder, ne? Oh ja. Genau. Also, symbolisch, ich fasse mal gerade zusammen, symbolisch gesehen, die Wellen, die politischen Wellen, diese Kakophonie, dieses Schreien wird zur Ruhe gebracht. Jesus sagt so, vielleicht auch an so einer Stelle, bleibt ruhig, bleibt gelassen, habt nicht so eine Angst, ja, lasst euch jetzt nicht so hin und her treiben von den Dingen. Und ich mache auch nicht einfach mit, ich lasse mich auch nicht umtreiben von allem Möglichen, sondern tatsächlich, Gott ist ein Stück größer als so manches, was uns ganz wichtig umtreibt und hin und her schaukelt. Und es ist ja auch eine Erfahrung, die man immer so macht, wenn, hatten wir auch schon jetzt hier beim Jahresübergang, wenn man dann so übers Jahr zurückguckt, dass es da Themen gab, die einen unheimlich aufgeregt haben, die einen unheimlich beschäftigt haben, die richtig so wie so Sturm und Wellen um einen rumgedonnert sind. Und ja, ein Jahr später interessiert es einen kaum noch. Das geht manchmal sogar noch viel schneller, weil die Medien uns ja durch alles durchtreiben und immer nach ein paar Tagen wieder eine neue Welle und ein neuer Sturm losgetreten wird. Und da ist es dann eigentlich auch ja ein interessanter Gedanke zu wissen. Ich bin mit Gott in einem Boot und wir gleiten da so durch. Und im Zweifelsfall ist er vielleicht sogar größer als dieser ganze Klimbim, der uns so aufgetischt wird. Und dann sagt dieser Jesus, habt ihr noch keinen Glauben? Das heißt ja so ein bisschen, da ist ja schon ein bisschen was vorweg passiert. Das heißt, es reicht doch nicht einmal irgendein Wunder oder sowas zu machen, sondern ja, habt ihr immer noch keinen Glauben? Also es ist auch so ein Prozess, ne? So nach dem Motto, da muss wahrscheinlich noch einiges, ihr müsst immer wieder neu euch drauf verlassen sozusagen, damit ihr das Vertrauen habt. Denn das Vertrauen fehlt ja. Und was ich halt interessant finde, ist, als die Wellen darum toben, fürchten sie sich und sagen so, oh, Hilfe, alles geht unter und so. Aber als er dann die Sache in Ordnung bringt, sagen sie auch wieder, oh, wer ist das? Genau. So ein bisschen eine Geisteshaltung, immer so. Ja, auch dass Jesus da sagt, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr. Ja, genau. Also es hat nicht dazu geführt, dass ihre Furcht abgenommen hat. Sie fürchten sich jetzt einfach vor was anderem. Ja. Genau. Naja, aber das ist ja ohnehin beim Markus-Evangelium immer ein Thema, dass die Furcht letztlich nicht glorifiziert wird, also dass Jesus auch nicht glorifiziert wird, sondern dass es immer bei allem, was Jesus macht, erstmal Unverständnis und erstmal Zweifel oder irgendwie Furcht tatsächlich auslöst, selbst bei der Auferstehung. Die Frauen am Grab laufen ja hinterher auch weg und fürchteten sich sehr. Ja, genau. Das ist eigentlich immer die Reaktion, weil Markus eben einen ganz besonderen Weg als Schriftsteller geht. Er möchte eigentlich, dass die Menschen nicht irgendwie immer gesagt bekommen, das ist jetzt übrigens, so wie es bei Johannes ja ganz stark ist, das ist jetzt übrigens eine besondere Tat Jesu, weil er ja das alles weiß, weil er das alles kann, weil er der Sohn Gottes ist und weil er ja nicht übertölpelt werden kann, sondern im Gegenteil gibt es da so ein Messias-Geheimnis bei Markus. Das wird immer alles runtergehalten und immer ganz geheim gehalten und die Leute verstehen es nicht. Und Markus gibt am Schluss dann den Wink. Und jetzt, lieber Leser, liebe Leserin, wenn du ganz am Schluss von der Auferstehung her das alles einmal gelesen hast, jetzt lies es nochmal von vorne und jetzt versuch selber sozusagen da reinzukommen und jetzt mit dieser Ahnung, die du schon selber von Jesus hast, das nochmal ganz neu zu verstehen. Nicht immer so ganz einfach, aber das ist wohl auch wieder so eine Stelle. Markus hätte ja auch sagen können, und jetzt Aber die Furcht überwanden sie, denn sie sahen, Jesus hat den Sturm besiegt. Aber nee, in der Tat, ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Sie sind wirklich weiter ängstlich, weil sie sagen, auweia, mit wem sitzen wir denn hier in einem Boot? Genau, du sagst, und ich glaube, das natürlich kann man sagen, mit diesem, das ja gut erklärt, genau, ist ja nicht nur ein rhetorischer Trick, sondern bildet ja auch so ein bisschen das ab, wie es ist. Das heißt, wenn alle nur gesagt hätten, oh, Jesus, so hurra, alles super, ja klar, ist das super. Das, so ist das Leben ja nicht, sondern wahrscheinlich ist es so, dass man so ein bisschen aus der Lebenserfahrung her sehen muss, dass man ein bisschen zurückblicken muss, dass man fragt, welche Situationen, die mir, genau wie du gesagt hast, auch was mir Angst gemacht hat, ist jetzt gar nicht mehr so relevant, ist überwunden. Und das macht so realistisch, dass die Leute auch erstmal Angst haben. Weil wenn das Göttliche sozusagen einbricht in die Welt, Dinge auch verändert, dass man es erstmal gar nicht versteht und erstmal denkt, na, was soll denn das jetzt, was passiert denn da? Mhm. Auch ganz gut. Ja, diese Konfrontation mit dem Göttlichen, wir blenden das ja inzwischen gesellschaftlich durchaus gerne aus. Wir versuchen, Gott immer zu erklären oder wir versuchen, wie man es ohne Gott besser erklären könnte, gehen drüber weg. Und diese Geschichten, also letzte Woche war ja das mit Mose und dem brennenden Dornbusch, das war ja auch so eine Geschichte. Und jetzt diese Woche wieder, wo die Menschen von der Macht Gottes, die eben doch da ist, ziemlich beeindruckt sind. Das also zu Furcht führt, zu Ehrfurcht. Mhm. Das ist ja auch, wenn man so, ne, für mich als Pfarrer immer so eine Herausforderung bei liturgischen Texten, wenn es dann irgendwie da geht, die Gottesfurcht, da geht es ja nicht unbedingt darum, dass man sich fürchtet, sondern dass man Ehrfurcht empfindet. Aber hier bei diesem Text, da ist das eben doch so, dass es auch unheimlich sein kann, wenn tatsächlich mal was passiert oder wenn man so eine innere Ahnung von der Größe Gottes kriegt, die man ja auch nicht immer automatisch mit sich rumträgt. Die man gar nicht mit sich rumträgt. Genau. Und wir stehen ja auf der Seite der Jünger, aber manchmal würde ich mir auch wünschen, weißt du, angesichts der Situationen, die uns umgeben, einfach, ich stelle mir eben doch so ein großes Federkissen vor, da einfach so drauf zu liegen, so zu schlummern wie ein Kind, aber nicht, weil man sozusagen das alles verdrängt oder so wegtaucht, also so wegträumt, sondern in der Gewissheit zu schlafen oder Ruhe zu haben, dass es gut wird. Ja, das ist einfach eine ganz schöne Hoffnung auch, finde ich, die Jesus da auch ausstrahlt. Ja. Ja, und ich wünsche es mir, dass wir uns das auch bewahren können oder dass sich das auch bewahrheitet in diesem ganzen Gezitter, was wir im Moment so weltweit haben. Also bei den politischen Entwicklungen, bei den kriegerischen Entwicklungen, bei den ganzen Fragen, die sich für die Menschen im Moment so auftun. Ne? Ganz genau. Also auf einem fetten Federkissen liegen und dämmern, das gelingt mir dabei jetzt nicht so, aber vielleicht bin ich da dann. Ja, dann wünsche ich mir, dass ich bei den Jüngern sitze sozusagen und miterlebe, dass es da einen gibt, der größer ist. Übrigens ja Karl Barth, ne? Das hat Roland Tober in seinem Podcast auch zitiert. Das sind wohl die letzten Worte, die Karl Barth überhaupt von Karl Barth überliefert sind am Tag vor seinem Tod, oder die in einem Telefonat gesagt haben, dass bei allen Schwierigkeiten, dass einer regiert, der regiert höher sozusagen. Und dass es doch gut ist, wenn man das weiß, dass da sozusagen eine Ebene ist, die noch einen höher greift als alle Diktatoren und Machthaber und Kriegsführer. Noch ist vielleicht die Phase für uns, ja, kann ja sein, dass man mental so ein bisschen stürmisch ist, ist vielleicht drauf zu, aber zumindest zu sagen, wenn dann der kommt, der hilft, dass man nicht auch nochmal Angst hat, sondern wirklich sich von diesem Vertrauen auch anstecken lässt. Das wäre schön. Ja. Ja, dann dann sprechen wir doch jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mal richtig Vertrauen zu. Ach, genau, ich mach's trotzdem mit der alten Schlussformel seit ewigen Zeiten. Bleibt behütet und bis bald. Jo, tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.